Kundgabe 3815. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.06.1946. Schöpfet Kraft aus meinem Wort. Schöpfet Trost und Kraft aus meinem Wort. Immer wieder sage ich euch dies, weil ihr nur dadurch reifen könnet, dass ihr mit dem Wort auch meine Kraft entgegennehmet, die euren Aufstieg gewährleistet. So ich selbst zu euch spreche, so ihr mich selbst zu hören begehret, löset ihr euch von der Welt, und ihr empfanget durch das Öffnen eures Herzens die Ausstrahlung meiner Liebe, die da ist, Kraft und Gnade. Und ihr werdet Sieger bleiben in jedem Lebenskampfe. Mein Wort versichert euch immer wieder meine Liebe, die geben will, die euch beglücken will, zeitlich und ewig. Mein Wort ist der größte Beweis meiner Liebe zu euch, denn ich gebe euch mit meinem Wort das sicherste Mittel in die Hand, vollkommen zu werden, also auch mir immer näher kommen zu können, und meine Nähe bedeutet Seligkeit. Denn mein Wort kündet euch meine Liebe, und mein Wort lehret euch Liebe, weil ihr vorerst zur Liebe euch gestalten müsset, ehe ihr meine Nähe ertragen könnet. Und also ziehe ich euch mit meinem Wort zu mir, und ihr ziehet mich zu euch, so ihr mein Wort begehret und es aufnehmet hungrigen Herzens. Dann werdet ihr auch die Kraft meines Wortes verspüren. Ihr werdet euch sättigen können jederzeit. Ihr werdet euch Trost holen können, so ihr dessen bedürftig seid. Mein Wort wird euren Glauben stärken, eure Liebe zu mir erhöhen. Mein Wort wird euch anspornen zu immer regerer Geistestätigkeit und euch zur Erkenntnis führen. Und darum schöpfet jederzeit aus dem Quell der Kraft, aus dem Born des Lebens. Nehmet mein Wort entgegen und labet euch daran. Und jegliche Schwäche wird von euch abfallen. Ihr werdet auch das irdische Leben meistern, denn ihr wirket dann mit meiner Kraft, weil ich mein Wort mit meiner Kraft gesegnet habe. Amen.